Ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne. Wir halten zusammen, ob Leben, ob Tod, mag kommen, was immer da wolle. Warum jetzt noch weifeln, erlaubt mit den Adern, doch ist uns deutsche Erflug in den Adern. Voll an Gewehr, voll an Gewehr. Zogen dahin, geknechtet das Volk und betrogen. Verräter und Juden hatten Gewinn, sie forderten Opferregionen. Im Volke geboren, das Land uns ein Führer, der Glaube und Hoffnung an Deutschland und Frieden. Voll an Gewehr, voll an Deutscher, wach auf nun und reihe dich ein, wir schreiten dem Sieger entgegen. Frei soll die Arbeit und frei wollen wir sein und mutig und trotzig erwägen. Wir fallen die Fäuste und werden es wagen, es gibt kein Zurück, wird nun keiner noch sagen. Und an Gewehr.